Hello, hello and a good morning from hot Sao Paulo. Hallo, hallo und einen guten Morgen aus dem heißen Sao Paulo. So, I said to you yesterday that actually Paul had a double reason, a double purpose. Ich sagte gestern, dass Paulus einen doppelten Grund, eine doppelte Absicht hatte. So, one of his reasons, of course, einer dieser Gründe war natürlich, was because this guy had to be saved, not be destroyed by sin. Dass dieser Kerl gerettet wird und nicht durch die Sünde zerstört werden sollte. That was one of the reasons. Das war einer der Gründe. Look what he says now in verse 6. Schauen wir, was jetzt in Vers 6 sagt. Boasting over your tolerance of sin is inappropriate. Damit zu prahlen, Sünde zu tolerieren, ist unangebracht. So not only the guy was boasting, but they were actually boasting how intolerant, how nice, how kind, how loving they were. Nicht nur der Mann prahlte, sondern sie prahlten tatsächlich damit, wie tolerant, wie nett, wie freundlich, wie liebevoll sie waren. I've seen that today. Ich habe das erlebt. I've seen churches who are so proud that they are intolerant to the that they are tolerant to homosexuals. Ich habe Gemeinden gesehen, die so stolz waren, weil sie tolerant gegenüber Homosexuellen sind. Shall we love them? Sollen wir sie lieben? Of course we shall love them. Natürlich sollen wir sie lieben. But shall we be tolerant of their sin? No. Aber sollen wir ihre Sünde tolerieren? Nein. Paul said it is inappropriate to be tolerant, and they were so proud that they were so nice to this guy. Paulus sagt, es ist unangemessen, es zu tolerieren, und sie waren so stolz darauf, weil sie so nett zu diesem Kerl waren. Now he brings in a statement that has to grip our hearts. Jetzt macht eine Aussage, die unser Herz ergreifen muss. And I can honestly say it, we have done it and followed Paul's instruction here in every church that I started. Ich kann ehrlich sagen, dass wir Paulus' Anweisung hier in jeder Gemeinde, die ich gegründet habe, befolgt haben. Look what he says. Schau, was sagt. Don't you understand that even a small compromise with sin permeates the entire fellowship. Versteht ihr nicht, dass selbst ein kleiner Kompromiss mit der Sünde die ganze Gemeinschaft durchdringt? Just as a little leaven permeates a batch of dough. So wie ein bisschen Sauerteig einen Teig verunreinigt. Let me ask you a question. Darf ich dir eine Frage stellen? If you take 2 kilos of flour, wenn du 2 Kilo Mehl nimmst, and I like to bake bread, und ich liebe es, Brot zu backen, so you take 2 kilos of flour, du nimmst also 2 Kilo Mehl, and then you only put in 15 grams or 20 grams, let's say 20 grams of yeast, und gibst nur 15 Gramm oder 20 Gramm, sagen wir 20 Gramm Hefe hinein, you knead it very well, und knetest es gut durch. And you just leave it sitting. Dann lässt du es einfach gehen. Is there any part of the dough now that is not affected by the yeast? Gibt es jetzt irgendeinen Teil des Teigs, der nicht von der Hefe beeinflusst wird? No. Nein. 2 kilos of flour are 2,000 grams. 2 Kilo Mehl sind 2,000 Gramm. You probably need about 1 liter to 1.5 liter of a half of water. Du brauchst wahrscheinlich etwa 1 bis 1.5 Liter Wasser. Depends which bread you bake. Das hängt davon ab, welches Brot du backst. So now you have 3,500 grams and only 20 grams of yeast. Jetzt hast du also 3,500 Gramm und nur 20 Gramm Hefe. Do you know how much that is? Weißt du, wie viel das ist? I mean, think. Überlege. That's about 4%. Das sind etwa 4%. Maybe 6%, sorry. Vielleicht 6%, sorry. Look at this. Schau dir das an. And yet every single thing is affected. Und doch ist alles davon betroffen. And Paul is trying to make them understand. Und Paulus versucht ihnen klarzumachen, that the entire church is going to be destroyed by such a horrible and gross sin. Dass die gesamte Gemeinde durch eine so schreckliche und grobe Sünde zerstört wird. Now remember, he talks about a very specific sin, the sin of awful sexual immorality. Vergiss nicht, dass über eine ganz bestimmte Sünde spricht, die Sünde schrecklicher sexueller Unmoral. I cannot tell you in how many churches I've been asked to help. Ich kann dir gar nicht sagen, in wie vielen Gemeinden ich Hilfe gebeten wurde. Where the entire church began to live in adultery, destroyed marriages, sexual immorality. In denen die gesamte Gemeinde begann, in Ehebruch, zerstörten Ehen und sexueller Unmoral zu leben. I mean, husbands cheating on their wives that they never thought that they would do it. Ehemänner, die ihre Frauen betrogen, obwohl sie nie gedacht hätten, so etwas je zu tun. I remember one pastor, he told me, and he was so upset. Ich erinnere mich an einen Pastor, der mir so aufgebracht erzählte, that he found basically the entire church became so awful that he didn't want to do anymore. Dass sich die ganze Gemeinde so schrecklich veränderte und er nicht mehr wusste, was er tun sollte. So, as we sat with him, als wir mit ihm zusammensaßen and talked with him, und mit ihm sprachen, I mean, it got so bad that two of the leaders of the elders of the church, they were both married in family, they were caught masturbating each other in the church office. Es wurde so schlimm, dass zwei Leiter der Ältesten der Gemeinde, beide waren verheiratet und hatten Familie, beim gegenseitigen Masturbieren im Gemeindebüro erwischt wurden. And they both had families. Beide hatten Familie. You know, and the pastor found out. Der Pastor fand es heraus, he caught them, indem er sie ertappte. And he didn't know what to do. Und er wusste nicht, was er tun sollte. So I remember Debbie and me, we sat and we had a whole bunch of conversations. Ich erinnere mich, dass Debbie und ich zusammensaßen und eine Menge Gespräche führten. And here is what he found out. Folgendes haben wir herausgefunden. Before he was sent there to take over the church, bevor er dorthin geschickt wurde, um die Gemeinde zu übernehmen, there was sin of sexual immorality and the church tolerated it because they didn't want to lose those people. Gab es die Sünde der sexuellen Unmoral und die Gemeinde tolerierte sie, weil sie diese Leute nicht verlieren wollte. So that's what Paul said. Das ist es, was Paulus sagt. Paul is not saying that if somebody falls into sin, do these radical things. Paulus sagt nicht, wenn jemand in Sünde fällt, wir diese radikalen Dinge tun sollen. No, in Galatians 6 he says the opposite. Nein, in Galater 6 sagt er das Gegenteil. Galatians 6, he says, if anybody is caught in a trespass, you who are spiritually mature, restore him gently. In Galater 6 sagt er, wenn jemand in einer Übertretung ertappt worden ist, so sollt ihr, die ihr geistlich reif seid, ihn sanft wiederherstellen. So I have to repeat this. This is not a sin that a man has committed. It's a sin that a man proudly chose to live in and refused to let it go. Ich wiederhole es noch einmal. Es geht nicht um eine Sünde, die ein Mensch begangen hat. Es ist eine Sünde, auf die ein Mensch stolz ist und sich weigert, sie loszulassen. In Revelation, God even says that he gave Jezebel time to repent. In der Offenbarung sagt Gott sogar, dass er Isabel Zeit gab, Buße zu tun. So here is what I believe the heart of the church needs to be. Ich glaube, das Herz der Gemeinde muss folgendermaßen aussehen. When there is sin, it needs to be confronted in love and in kindness. Wenn es Sünde gibt, muss ihr in Liebe und in Freundlichkeit begegnet werden. Never with the goal to get rid of the person, but always with the desire to restore. Niemals mit dem Ziel, die Person loszuwerden, sondern immer mit dem Wunsch, sie wiederherzustellen. Love and restore. Liebe und Wiederherstellung. But if there is a choice of people who say, I will live in my sexual immoral sin and I'm going to be part of you and there's nothing you can do about it. Aber wenn es Menschen gibt, die sagen, ich lebe in meiner sexuellen und moralischen Sünde und ich will Teil von euch sein und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. God loves me the way I am and you have to love me the way I am too. Gott liebt mich so wie ich bin und du musst mich auch so lieben. That's when the church needs to make a decision. Das ist der Moment, wo die Gemeinde eine Entscheidung treffen muss. Interesting teaching, isn't it? Eine interessante Lehre, nicht wahr? Paul wrote it, not me. Paulus schrieb sie, nicht ich. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.